Erster, wer lernen will, wird klug. Wer Kritik nicht mag, ist dumm. Zweiter, Gott mag gute Menschen. Er mag schlechte Menschen nicht. Dritter, schlechte Menschen haben keinen festen Halt. Gute Menschen bleiben stark. Vierter, eine gute Frau ist eine Ehre für ihren Mann. Eine schlechte Frau ist wie Krankheit für ihn. Fünfter, gute Menschen denken an das Richtige. Schlechte Menschen planen Betrug. Sechster, schlechte Worte können Menschen schaden. Gute Worte retten Leben. Siebter, schlechte Menschen fallen und sind weg. Das Haus der guten Menschen bleibt. Achter, ein kluger Mann bekommt Lob. Ein dummer Mann wird verachtet. Neunter, ein einfacher Mensch mit Arbeit ist besser als jemand, der wichtig tut und kein Brot hat. Zehnter, ein guter Mensch ist gut zu seinen Tieren. Ein schlechter Mensch ist grausam. Elfter, wer sein Feld bestellt, hat genug Brot. Wer Unsinn macht, ist dumm. Zwölfter, schlechte Menschen wollen Böses tun. Gute Menschen bleiben stark und fest. Dreizehnter, schlechte Worte bringen böse Menschen in Not. Gute Menschen bleiben sicher. Vierzehnter, gute Worte bringen viel Gutes. Was man anderen tut, kommt zu einem zurück. Fünfzehnter, ein Narr denkt, sein Weg ist richtig. Ein weiser Mensch hört auf guten Rat. Sechzehnter, ein Narr zeigt seinen Ärger sofort. Ein kluger Mensch versteckt seinen Ärger. Siebzehnter, wer die Wahrheit sagt, ist ehrlich. Ein falscher Zeuge lügt. Achtzehnter, manche Worte sind wie scharfe Messer. Weise Worte bringen Heilung. Neunzehnter, die Wahrheit bleibt für immer. Eine Lüge hält nur kurz. Zwanzigster, wer Böses plant, hat Betrug im Herzen. Wer Frieden bringt, macht Freude. 21. Guten Menschen passiert nichts Schlimmes. Schlechte Menschen haben viel Unglück. 22. Gott hasst Lügen. Er mag Menschen, die ehrlich sind. 23. Ein kluger Mann spricht nicht viel. Ein Narr zeigt seine Dummheit. 24. Wer fleißig ist, wird Erfolg haben. Wer faul ist, muss dienen. 25. Sorgen machen das Herz traurig. Ein freundliches Wort macht es froh. 26. Ein guter Mensch findet den richtigen Weg. Schlechte Menschen gehen verloren. 27. Ein fauler Mensch fängt kein Tier. Fleiß ist sehr gut für den Menschen. 28. Der Weg des Guten führt zum Leben. Der Weg des Bösen führt zum Tod.